Ich hatte nichts Sinnvolles zu tun. Wie allen Neulingen gab man mir Akten zu lesen. Doch dabei handelte es sich um Fälle, die man alte Hunde nannte. Etwa um Täter, die schon so lange flüchtig waren, dass die Idee, sie jemals zu schnappen, lächerlich gewesen wäre. Eine Akte war sogar in eine Hundefuttertüte gewickelt, wohl um zu unterstreichen, was für ein alter Hund der Fall war. Ich war ein rangniedriger GS-10, ein Jungfuchs, der 20 Kollegen Kaffee und belegte Brote brachte und ansonsten nichts zu tun hatte. Wenn die Kollegen sich darüber unterhielten, was sie nach Feierabend unternehmen würden, fragte ich: »Jungs, geht ihr heute Abend aus?« Und sie antworteten immer: »Nein, tut uns leid, Kleiner.« Natürlich gingen sie aus, aber sie wollten mich nicht mitnehmen. Das war in Ordnung. So war es eben damals. Ich musste mich damit abfinden. Eines Tages, nach ein paar Monaten im Dienst, erhielt ein Kollege einen heißen Tipp. Ein flüchtiger Straftäter hatte sich in einem Haus in einer üblen Gegend von Jersey City versteckt. Der Beamte war Pat Johnson, der den Spitznamen Superman trug, weil er Christopher Reeve ähnlich sah. Johnson schaute sich nach einem Begleiter um. Er galt als schwerer Polizist. Das heißt, man rief ihn in Krisensituationen, etwa bei einem Bankraub, der noch im Gange war. Schwer drückte im FBI-Jargon Anerkennung für die tapfersten Beamten aus, die mit den gefährlichsten Fällen beauftragt wurden. Ich sah, dass er sich umschaute und fragte: »Brauchst du Hilfe?« Er wies mich ab. »Nee, wir schaffen das schon.« Vielleicht bemerkte er meine Enttäuschung, oder es waren keine anderen Beamten verfügbar. »Also gut, komm mit«, sagte er in einem Ton, den man nur benutzt, wenn man den jüngeren Bruder zu einem Date mitnehmen muss. Ich war so aufgeregt, dass ich mich kaum beherrschen konnte. Wir fuhren nach Jersey City, und es stellte sich heraus, dass die Information richtig gewesen war. Der Flüchtige versteckte sich tatsächlich in diesem Haus. Also gingen wir hinein, genau wie im Film. Mein Herz klopfte, so nervös war ich. Ein Kollege bewachte die Hintertür. Dann schrie Johnson: »FBI, öffnen Sie die Tür!« Wir hörten Geräusche von innen. Offenbar wollte der Kerl abhauen. Pat, der enorm stark war, holte aus und trat die Tür ein. Zumindest versuchte er es. Aber sie zeigte nicht einmal einen Kratzer. Ich mach's«, rief ich. Nichts konnte mich zurückhalten. Ich rammte die Tür wie einst meine Gegenspieler auf dem Footballfeld. Kein Problem. Die Tür zerbarst. Wir fanden den Burschen im ersten Stock und nahmen ihn fest. Zum ersten Mal hatte ich an der Festnahme eines Verdächtigen mitgewirkt. Wichtiger noch, die zerbrochene Tür verschaffte mir Respekt. Endlich wurde ich von den Kollegen des Dezernats akzeptiert. Johnson konnte es sich nicht verkneifen, mich zu necken. »Ich hab die Tür für dich gelockert, Kleiner«, erklärte er. Das musste er sagen, weil alle anderen ihn aufzogen. »Hey, Superman«, sagten sie, »hat der FNG dir gezeigt, wie man Türen eintritt?« Von da an war ich einer von ihnen. Bald wurde ich bei Terroranschlägen eingesetzt, die auf das Konto der Anti-Castro-Gruppe Omega 7, der Weather Underground, der New World of Islam und der Fuerzas Armadas de Liberación Nacional Fallen gingen. Die Fallen kämpften für die Unabhängigkeit von Puerto Rico. Zu meiner Überraschung fand ich meinen Namen auf einem Fahndungsplakat, das die Gruppe überall in Union City, New Jersey verteilte und aufhängte. Oben stand »Condenados a muerte«, zum Tode verurteilt. Die Ziele waren hauptsächlich FBI-Informanten und Agenten des kubanischen G2, das mit dem FBI vergleichbar ist. Aber ich stand auch deshalb auf dem Plakat, weil ich einen FBI-Informanten angeworben hatte. Mein wichtigster Fall in diesen ersten paar Jahren meiner FBI-Karriere war die Fahndung nach Ronald Turley Williams, einem der 10 meistgesuchten Flüchtigen. Dieser Fall war für mich deshalb so bedeutsam, weil ich dabei einen Vorgeschmack auf die Arbeit als verdeckter Ermittler bekam. Ron Williams war dafür bekannt, dass er in New York häufig Massagesalons besuchte und eine bestimmte Masseuse schätzte er besonders. Wir hatten den Auftrag, diese Frau zu finden, da sie uns zu Williams führen konnte. Wir überwachten Massagesalons in Manhattan und schickten sogar ein paar Agenten in die Salons, damit sie sich Zutritt verschafften und Informationen sammelten. Aber sie wurden alle abgewiesen. Sie sahen zu sehr wie Polizisten aus. Das FBI ist eine sehr konservative Behörde. Wir sind die Jungs, zumindest waren wir die Jungs, mit dem engen Kragen, der schmalen Krawatte, dem weißen Hemd und den Oxford-Schuhen mit gebogener Kappe, die man Tausend-Augen-Schuhe nennt. Wir brauchten keine Pistole, keine Handschellen, kein Funkgerät und kein Abzeichen. Wenn wir auf die Straße gingen und wie typische FBI-Agenten gekleidet waren, schrie alles an uns FBI. Im Spanischen gibt es einen treffenden Ausdruck dafür. Tiene la pinta de un policía. Er hat die Farbe eines Cops. Mit anderen Worten, wenn jemand Polizisten in Zivil malte, dann malte er uns. Als Neuling strahlte ich dieses FBI-Flair überdeutlich aus. Ich benahm mich wie ein Cop und sprach wie ein Cop. Es gab keinen Zweifel daran, welchem Beruf ich nachging. Ich war ein kubanischer Emigrant und meine Familie besaß absolut nichts, als wir das Glück hatten, in dieses Land auszuwandern. Und jetzt war ich Special Agent beim FBI. Wenn das nicht der amerikanische Traum ist. Ich wollte nur eines: Türen eintreten, flüchtige Ganoven fangen und Kriminelle verhaften. Ich weiß, das hört sich fast kindlich unschuldig an, aber ich empfand wirklich so. Und so fühle ich heute noch, nach fast 30 Jahren in diesem Beruf. Ich arbeitete zwar nicht undercover wie Serpico, der Held meiner Kindheit, aber ich war an schwierigen Ermittlungen beteiligt und lernte von den besten Kollegen. Ed Peterson, Pat Johnson, Dan McLaughlin, Ron Romano, Ron Butkiewicz, echte FBI-Legenden. Aber in jeder anderen Hinsicht lebte ich meinen Traum. Dann erhielt ich eines Tages den Auftrag, mir als verdeckter Ermittler Zutritt zu diesen Massagesalons zu verschaffen. Ich hielt das für verrückt. »Sie werden mich durchschauen«, rief ich aus. »Ich bin doch der typische Cop. Sie entlarven mich in 2 Sekunden.« Sie ignorierten meinen Protest und schickten mich los. Ich legte die Krawatte, das weiße Hemd und die Oxfords ab und zog Turnschuhe und ein Polohemd an. Das Hemd lag im Kofferraum meines Autos und ich benutzte es beim Fitnesstraining. Ein Polizist kann nicht in einen Massagesalon gehen, wenn er diese Oxford-Schuhe mit gebogener Kappe trägt, mit denen die Regierung ihn ausrüstet. Das erste Etablissement auf meiner Liste befand sich in einem Sandsteinhaus im Osten der Stadt. Damals waren fast alle Massagesalons in Sandsteinhäusern untergebracht. Es gab keinen lauten Türsteher, der herumschnüffelte. Ein Kunde brauchte einen Termin oder musste den Leuten bekannt sein. Da stand ich nun, nervös wie ein Teenie, und klopfte an die Tür. Eine kleine Luke öffnete sich. Ich wusste, dass jemand mich musterte. »Kann ich Ihnen helfen?« »Lassen Sie mich rein«, sagte ich mit bebendem Herzen. »Ungelogen. Ich will reinkommen.« Einen Augenblick später hörte ich, wie die Tür aufgeschlossen wurde, und ich war drinnen. Das Lokal war nichts Besonderes. Es war nicht schmuddelig, ramponiert oder schäbig, aber es war auch kein Luxussalon. Im Hauptraum, der offenbar ein Wohnzimmer gewesen war, als noch jemand in dem Haus gewohnt hatte, standen 2 Sofas und ein Tisch. An einer Bar saßen ein paar Typen und tranken. Sie sahen aus wie Nachbarn, Geschäftsleute, Freiberufler. Niemand schlich herum, keiner hatte ein verschlagenes Gesicht. Die Kunden waren total entspannt. Sie kamen herein, tranken ein paar Cocktails, taten, was sie nicht lassen konnten, und gingen dann nach Hause zu ihren Frauen oder Freundinnen. Niemand stand unter Drogen oder lag auf dem Boden. Es ging sehr manierlich zu. Manchmal tauchten Mädchen im Morgenmantel auf. Man wählte eine von ihnen aus und ging mit ihr in ein Hinterzimmer. Damals kostete eine Massage 50 bis 75 Dollar. Die Salons glichen den Vereinten Nationen. Es gab Frauen jeder Rasse und Herkunft. Heute sind es meist Asiatinnen, aber damals war es eine bunte Mischung. Ein sehr attraktives Mädchen kam im Morgenmantel heraus und führte mich in ein Hinterzimmer. »Zieh dich aus«, sagte sie. »Ich suche nur eine Freundin«, stotterte ich. »Kein Problem«, sagte sie. »Zieh einfach die Hose aus.« Ich fühlte mich wie Jackie Gleason, der Ralph Crampton spielt. Alles, was ich sagen konnte, war, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Dafür war ich bestimmt nicht ausgebildet worden. Also zog ich meine Hose aus. Da stand ich nun in meinen Boxershorts und sagte, »Hören Sie, ich will eigentlich nicht massiert werden. Ich suche nur ein Mädchen namens China. Sie ist eine Freundin von mir, und ich habe ein paar Sachen, die ihr gehören. Wissen Sie, wo sie ist?« »Ich kenne sie«, sagte das Mädchen, »aber ich weiß nicht, wo sie steckt. Sie hat mal hier gearbeitet, aber jetzt ist sie woanders. Kann Ihnen nicht sagen, wo. Wollen Sie wirklich keine Massage?« Glauben Sie mir, das Mädchen war wunderschön. Langes braunes Haar und eine großartige Figur. Aber ich war dienstlich hier, und eine Massage stand nicht auf dem Dienstplan. Also zog ich meine Hose an und ging. Ich sah noch, dass sie mit dem Rausschmeißer über mich sprach. Aber niemand machte mir Ärger. Ich verließ einfach das Haus, und das war's. Als ich wieder im Büro war, wollten die Kollegen die ganze Geschichte hören. Ich erzählte ihnen, dass ich die Hose ausgezogen hatte, und sie krümmten sich vor Lachen. Sie hielten das für den größten Witz, den sie je gehört hatten. Immerhin hatte ich in Unterwäsche eine Masseuse vernommen. Sie fragten mich, wie sie ausgesehen habe und ob ich erregt gewesen sei. Typische Männerfragen eben. Aber das Wichtigste war, dass ich reingekommen war und niemand mich für einen Kopf gehalten hatte. Das war für mich eine Offenbarung. Bald wiederholte ich das gleiche Verfahren in einem zweiten Massagesalon ein paar Straßen weiter. Diesmal war ich ein wenig selbstsicherer, als ich mich der Tür des Sandsteinhauses näherte. Ich klopfte nicht wie ein ängstlicher FBI-Agent an, sondern wie ein typischer Geschäftsmann, der sein Leben lang jede Woche in Massagesalons geht. Keine große Sache. Auch dort ließen sie mich rein. Und diesmal wurde ich fündig. Ich traf ein Mädchen, das wusste, wo China arbeitete. Wir spürten sie auf und entdeckten mit ihrer Hilfe das Versteck des flüchtigen Verbrechers. Als sie Williams fanden, kurz nach meinen ersten Abstechern in die Welt der verdeckten Ermittler, hatte man mich bereits nach Puerto Rico geschickt, wo ich am Fallenfall arbeitete. Meine Kollegen Dan McLaughlin, Eddie Peterson und John Butkiewicz verhafteten Williams nach einem heftigen Schusswechsel in einem New Yorker Hotel. Mehrere Polizisten trafen ihn 5 oder 6 Mal. Zum Glück wurde keiner unserer Jungs verletzt. Wäre ich dabei gewesen, hätte Williams mich vielleicht erschossen, und ich könnte diese Geschichte nicht schreiben. Es stellte sich heraus, dass ich großes Talent für die Arbeit als verdeckter Ermittler hatte. Damals hatten nur wenige FBI-Agenten einschlägige Erfahrungen. Hoover hatte wenig darüber nachgedacht, und das FBI neigte mehr dazu, sich auf Informanten zu verlassen. Aber mir wurde bald klar, dass die Aussagen solcher Informanten immer verdächtig waren. Man wusste nie, ob sie die Wahrheit sagten, ob es ihnen um ihre eigenen Interessen oder um unsere ging und ob man sie fand, wenn man sie brauchte. Ein verdeckter Ermittler konnte sich dagegen selbst Informationen beschaffen und herausfinden, was wirklich vor sich ging. Auf einmal fand ich Gefallen an dieser Arbeit und wollte mehr davon haben. Das Dezernat beauftragte mich mit 3,5-jährigen Ermittlungen, bei denen es um die Sicherheit des Landes ging. Ich darf heute noch nicht darüber reden. Ich bekam eine hübsche Wohnung, ein gutes Auto und ein Spesenkonto. Und ich betrat das Büro die ganze Zeit über kein einziges Mal. Das FBI war mit meiner Arbeit so zufrieden, dass ich selbst entscheiden durfte, in welche Stadt der USA mich mein nächster Auftrag führen sollte. Also beantragte ich meine Versetzung nach Miami, Florida, wo es für einen kubanischstämmigen FBI-Agenten reichlich Gelegenheit gab, undercover Verbrechen aufzuklären. Selbstverständlich schickte man mich nach Philadelphia, Pennsylvania. Die Waage der Gerechtigkeit. Vor den Gambinos gab es für mich die Badlands. Das Viertel im Norden von Philadelphia, das man Badlands, Ödland nennt, ist eine der gefährlichsten Gegenden des Landes. Es wimmelt von Drogenhändlern aus Kolumbien, der Dominikanischen Republik, Mexiko und anderen Ländern. Ein verdeckter Ermittler, der überleben will, könnte sich kaum einen schlimmeren Ort aussuchen. 4 Jahre lang war ich Manolo, ein Drogenhändler und Geldwäscher, der einen Mercedes fuhr, Bacardi mit Cola trank und Zigarren rauchte. Zumindest spielte ich diese Rolle. Meinen Abstecher in die Badlands verdankte ich der harten Arbeit meines Kollegen W. Van Marsh, der gegen einen der führenden Buchmacher der Gegend, einen Typen namens Tony Oro, ermittelt hatte. Van Marsh hatte Tony dazu gebracht, den Verkauf von 2 Kilo fast reinem Kokain an einen anderen Kontaktmann zu vermitteln. Als der Handel abgeschlossen war, enthüllte Van Marsh seine Identität als FBI-Agent, nahm Tony mit zum Frühstück und stellte ihn vor die Wahl, entweder mit dem FBI zusammenzuarbeiten oder die nächsten paar Jahrzehnte hinter Gittern zu verbringen. Tony war kein korpulenter Mann, aber er hatte den wiegenden Gang der Straßenleute. Er war Anfang 50, Vater und dank seiner Sportwetten und Lotterien sehr reich. Tony trug ein riesiges Halsband und einen Anhänger mit einem aztekischen Gott, verziert mit Diamanten, Rubinen und Smaragden. Es war bestimmt eine 500.000 Dollar wert. Tony stellte es stolz und furchtlos in den Badlands zur Schau. Denn wer würde es wagen, ihn zu belästigen? Wenn ihm das Bargeld ausging, dienten ihm die riesigen Schmuckstücke als Notgroschen. Er konnte einen der Edelsteine verpfänden und seine Schulden begleichen. Das äußere Erscheinungsbild eines Drogenviertels kann täuschen. Von außen mögen die Häuser wie Mietsreihenhäuser aussehen, aber im Inneren leben viele Drogenhändler und die anderen schweren Jungs in erstaunlichem Luxus. Innen glichen die Häuser mancher Hauptverdächtigen, der Drogenbosse bestimmter Viertel, einer Elektronikhandlung mit den neuesten und besten Fernsehern, Stereoanlagen und Haushaltsgeräten. Sie hatten schöne Möbel, teure Teppiche und Luxusautos. Tony fuhr beispielsweise einen Rolls-Royce Corniche. Einige hatten zu Hause sogar kleine Manegen für Hahnenkämpfe. Das Leben in dem Viertel, in dem sie mit Drogen handelten, verschaffte ihnen ein Gefühl der Sicherheit und bot einen ständigen Nachschub an zuverlässigen Helfern. Drogenbosse beschäftigten Verwandte und Freunde, um die Drogen zuzubereiten und zu verkaufen, Geld zu kassieren und andere Aufgaben zu übernehmen, die der Drogenhandel mit sich bringt. Sie fühlten sich dort wohl, weil alle in der Umgebung sich vor ihnen in Acht nahmen, so wie Mafiosi vom Schutz der Gemeinschaft in den 5 Stadtvierteln profitieren. Diese Drogenhändler könnten überall leben, aber sie wollen in dieser Gegend bleiben, weil sie sich dort sicher fühlen. Man verdiente offenbar eine Menge Geld, wenn man Wetten annahm und Drogengeschäfte vermittelte. Damals, Ende der 1980er Jahre, konnte man auf den Straßen von Philadelphia und jeder anderen Großstadt 1 Kilo fast reines Kokain für 17.000 bis 25.000 Dollar kaufen. Aber der Verkaufswert auf der Straße war sehr viel höher. Zuerst verdünnte man es mit Babylaktose, Inositol oder einer anderen Chemikalie und verdoppelte dadurch das Gewicht. Drogenhändler nennen das Strecken. Die Dealer investierten also Geld für 1 Kilo Stoff und verkauften 2 Kilo. Für den durchschnittlichen Konsumenten, der sich verzweifelt nach einem schnellen Drogenrausch sehnt, ist die Verfügbarkeit wichtiger als die Reinheit. Er nimmt das Risiko in Kauf, verdünntes Kokain zu bekommen, meist in einem Papierbeutel, der 1 Gramm enthält und $100 kostet. Rechnen wir es einmal durch. 1 Kilo Kokain das zu 95% rein ist, wird zweimal verdünnt und liefert 3 Kilo Stoff. Der Konsument zahlt $100 für 1 Gramm. Die investierten 17.000 bis 25.000 Dollar werfen also einen Bruttogewinn von $300.000 ab. Viele Drogenhändler zahlen nicht einmal den vollen Preis, wenn sie einkaufen, und erzielen auf diese Weise eine Wertsteigerung, von der Immobilien- und Aktienhändler nur träumen können. Ein paar tausend Dollar Anzahlung für ein Kilo werfen einen Gewinn ab, der 100-mal höher ist als die Investition. Einfacher ausgedrückt, nach Abzug aller Kosten ist für jedes verkaufte Kilo ein steuerfreier Reingewinn von 250.000 Dollar möglich. Natürlich ist es nicht so einfach, als Drogenhändler zu leben. Zunächst einmal hat er es mit einem Netzwerk von schwer bewaffneten Lieferanten zu tun, die nicht zögern, jeden zu ermorden, der ihnen widerspricht oder auch nur im geringsten verdächtig vorkommt. Zweitens ist es gesetzlich verboten, Rauschgift zu kaufen und zu verkaufen, obwohl man bei dem städtischen Drogensupermarkt auf dem Gehsteig einen anderen Eindruck haben könnte. Man muss immer damit rechnen, dass ein Kunde ein Polizist ist. Jetzt komme ich ins Spiel. Bei meiner Größe und meinem Gewicht, inzwischen wog ich 136 Kilo, passte ich nicht in das Bild, dass Drogenhändler sich von einem Korb machten. Darauf bauten wir, als aus Tony dem Buchmacher ein kooperierender Zeuge wurde. Einem FBI-Jargon kooperierender Zeuge genannter Helfer trägt im Gegensatz zu einem Informanten eine Wanze bei sich und kann in einem Strafprozess als Zeuge benannt werden. Van Marsh stellte ihn mir vor, weil er jemanden suchte, der ihn ablöste, sich um Tony kümmerte, den Fall weiter bearbeitete und die verdeckte Ermittlung übernahm, während er seine wohlverdiente Beförderung an der FBI-Akademie genoss. Tony hatte jetzt eine neue Aufgabe. Leute, mit denen er Geschäfte machte, davon zu überzeugen, dass ich ein echt schwerer Junge war, ein Drogenhändler und Geldwäscher. Und in den nächsten paar Jahren setzte Tony sein Leben aufs Spiel, als er mir half, diesen Ruf im Viertel aufzubauen. Und ich riskierte mein Leben, weil ich in den Badlands arbeitete, oft 7 Tage in der Woche, und versuchte, Ganoven hinter Gitter zu bringen. Um mein Image als Manolo und Oberganove zu pflegen, begann Tony, mich im Viertel herumzuführen. Anfangs bestanden unsere Vorstöße in die Unterwelt der Badlands darin, dass wir ein Restaurant mit Nachtclub namens El Kibuk im Herzen des Viertels mehrmals täglich besuchten, bis zu 4-mal am Tag. Die Eigentümer des Clubs waren kubanische Drogenhändler, und der Club war das Stammlokal, der Treffpunkt und der Marktplatz für die Dealer und anderen Kriminellen im Norden von Philadelphia. Um mein Image aufzupolieren, fuhr ich einen neuen, nach Kundenwünschen gefertigten AMG Mercedes SL500, den das FBI bei einem Drogenhändler in Miami beschlagnahmt hatte. Ich stellte immer riesige Geldbündel zur Schau, die ich vom FBI bekam. Rasch lernte ich von Tony, wie man sich auf den Straßen und in den Clubs benahm. Tony sagte oft, wer mächtig aussieht, ist mächtig. Ganoven fragten nie nach einer Rechnung, wenn sie in ein Restaurant oder in eine Bar gingen. Sie bestellten einen Kaffee oder einen Drink, zahlten aber nie sofort. Das wäre ein Verstoß gegen die Ganoven-Etikette gewesen. Tony brachte mir bei, stattdessen 50 oder 100 Dollar Trinkgeld zu geben. Ein Ganove würde nie in eine Bar gehen und fragen, was für Biermarken habt ihr? Oder habt ihr Bier vom Fass? Solche Fragen stellen Versager. Ein echter Ganove weiß genau, welche Biermarke er trinkt. Gib mir einen Llave, Spanisch für Schlüssel. Das war für den Barkeeper das Zeichen, dass der Gast ein Becks wollte. Denn auf dem oberen Etikett der Flasche ist ein Schlüssel zu sehen. Und wenn ich als Kubaner Rum mit Cola wollte, meine Spezialität als Manolo, bestellte ich nicht einen Cuba Libre, was freies Kuba bedeutet und die übliche Bezeichnung ist, sondern eine Mentira, Spanisch für Lüge, weil alle wussten, dass es unter Castro niemals einen Cuba Libre geben würde. Natürlich warf ich den Strohhalm sofort weg. Kein harter Kerl mit Selbstachtung saugt an einem Strohhalm. Ein massiger Mann wie ich ist kaum zu übersehen. Erst recht nicht, wenn er einen dicken Mercedes fährt, viermal am Tag im El Kibuk auftaucht und mit Toni abhängt, einer bekannten Größe in den Badlands. Schon nach wenigen Wochen fingen die Leute an, Toni nach meinem Leumund zu fragen. War ich ein Ganove? Konnte man mir vertrauen? Was machte ich? Was suchte ich? Um die Ganoven davon zu überzeugen, dass ich wirklich gefährlich war und zu ihnen gehörte, hatte ich mir ein Foto besorgt, auf dem ich als Drogenhändler und Mörder zu sehen war, den das FBI suchte. Toni zeigte das Foto auf den Straßen herum und behauptete, er habe es von korrupten Cops bekommen. Bald wurde ich von Kriminellen angesprochen, die mit mir Geschäfte machen wollten. Andere FBI-Agenten zeigten ihren Informanten das gleiche Foto und fragten, »Habt ihr diesen Kerl gesehen?« Das machte mich noch glaubwürdiger, weil die Ganoven nun zusätzliche Beweise dafür hatten, dass ich einer von ihnen war. Hatte ich Angst? Selbstverständlich. Einige der Drogenbosse, die Dutzende oder Hunderte von Kilos Kokain oder Heroin auf einmal kaufen und verkaufen, sind Geschäftsleute, die genauso aussehen und sich genauso benehmen wie Pendler, die morgens mit dem Zug zur Arbeit fahren. Die meisten denken nicht im Traum daran, selbst Drogen zu konsumieren. Ihnen geht es nur ums Geschäft. Obwohl ich in ihrer Gegenwart nie völlig sicher war, fühlte ich mich auch nie besonders gefährdet. Die Drogenhändler auf der Straße waren von einem ganz anderen Schlag. Alle nahmen selbst Drogen. Sie waren bewaffnet und immer misstrauisch bis zum Verfolgungswahn, was sicherlich auch an ihrem Drogenkonsum lag. Sie waren eine ständige tödliche Gefahr und hätten mich umgebracht, ohne mit der Wimper zu zucken. Einmal ermordete ein Dealer einen Typen, der ihm Geld für ein paar Kilo schuldete. Er steckte ihn in ein Fass voller Lauge, nagelte das Fass zu und warf es in den Fluss. Ich traf alle denkbaren Vorsichtsmaßnahmen. Wenn ich mit einem Dealer telefonierte, den ich noch nie getroffen hatte, sagte ich, »Man nennt mich Flaco, Spanisch für mager. Ich bin 1,57 groß und wiege 68 Kilo. Ich trage Jeans und ein T-Shirt.« Auf diese Weise war ich im Vorteil. Der Typ wusste nicht, wer ich war, und ich war ganz bestimmt kein kleiner Bursche mit Jeans und T-Shirt. Wenn mir die Situation verdächtig erschien, konnte ich mich verdrücken, ohne dass der Dealer mich als Bullen identifizierte. Ich schloss ungefähr 45 Drogengeschäfte in den Badlands ab. Jeder Dealer hatte sein Revier, und es gab Arbeiter, Beobachter und geheime Lager. Trotz meiner Größe und meines Gewichts und obwohl Toni für mich bürgte, fragte mich gelegentlich ein hartgesottener, paranoider Dealer, ob ich ein Bulle sei. Diese Frage stellten sie jedem Neuling in ihrer Mitte. Viele Drogenhändler glaubten, sie seien für alle folgenden kriminellen Handlungen strafrechtlich nicht zu belangen, wenn ein Polizist ihre Frage mit Nein beantwortet. Das stimmt natürlich nicht, aber solche Irrtümer sind schwer aus der Welt zu schaffen. Ein Ganove verlangte sogar einen Führerschein von mir. Klar, dass ich ihm sagte, wohin er sich den Wisch stecken solle. Er sah ihn nie. Wir machten das Geschäft und er kam in den Knast. Einmal gab mir der Eigentümer des El Kibuk sogar ein Gerät, mit dem man Wanzen aufspüren konnte. Es fing die Funksignale der Wanzen auf, die ich als FBI-Agent benutzte. Der Mann wollte mir einen Gefallen tun. Er wollte mir helfen, herauszufinden, ob ein Typ, mit dem ich mich verabredet hatte, ein Spitzel der Cops war. Zum Glück war das Ding nicht eingeschaltet. Andernfalls hätte es die Wanze aufgespürt, die ich trug, und ich wäre vielleicht bald in einem Fass den Fluss hinuntergetrieben, wie dieser andere arme Kerl. Meine Rolle als Manolo war sehr aufwendig. Ich musste enorm viel Zeit mit Toni und den stets gefährlichen Ganoven auf den Straßen von Nordphiladelphia verbringen und dabei immer Manolo bleiben. Toni war selbst kokainsüchtig und so sprunghaft, wie es von einem Langzeit-Junkie zu erwarten war. Für mich war er ein Mann mit zwei Gesichtern. In nüchternem Zustand war er ein netter Bursche, mit dem ich gerne herumhing.